Schwarze Wasser. Hörspiel in zwei Teilen nach dem Roman Geschehnisse am Wasser von Kerstin Ekmann. Zweiter Teil. Ich war noch nicht richtig wach und verspürte keine Unruhe, nur Lust. Die kam im Halbschlaf und glitt in einen Traum über. Ich musste vom ersten Mal geträumt haben. Damals war Anni furchtsam gewesen. Was hatte sie bloß erlebt? War dieser scheiß Karl Ülander daran schuld, der sie hatte sitzen lassen? Darauf hatte Birger Lund nie eine Antwort bekommen. Und jetzt war es schon so lange her. 6 Jahre. Warum zum Kuckuck waren Anni und er nicht richtig verheiratet? Ich bin es. Ich habe dich natürlich geweckt. Es ist nur, ich habe ihn gesehen, du weißt schon. Den ich damals in der Mitsommernacht auf dem Allenweg zum Loberon gesehen habe. Den Jungen. Ich habe ihn erkannt. Auch nach 18 Jahren. Anni hatte kurz nach 4 angerufen. Wen konnte sie um diese Zeit gesehen haben? Wir hatten uns doch um 11 Uhr abends wie immer gute Nacht gesagt und sie war müde gewesen. Vermutlich war sie einkaufen. Er würde sie aus der Praxis wieder anrufen. Aber sie meldete sich auch am Mittag nicht. Da hatte er plötzlich ein Gefühl, als fiele er. Erst allmählich erkannte ich es. Es war Angst. Ganz große Angst. Ich konnte nicht weitermachen mit der Sprechstunde. Auf der Fahrt nach Svartvatnet dachte er daran, wie es mit Anni und ihm angefangen hatte. Ihr komisches Zusammentreffen in der Sauna und danach jener lange Winterabend und die Nacht. Oh. Verzeihung. Ich dachte, ich war überzeugt, heute sei Männersauna. Er hatte Anni Raft viele Jahre nicht mehr gesehen. Er wusste, sie war nicht lange oben in der Sternberg-Kommune geblieben, hatte eine Fehlgeburt gehabt und war in Svartvatnet als Lehrerin angestellt worden. Ich gieße noch einmal auf. Sie ging hinaus, um die Schöpfkelle zu holen, und er dachte, dass dies ein verdammtes Glück sei. Sie kam herein und ich versuchte, alles mit den Händen zu verbergen. Oh. Verzeihung. Es ist mir... Verzeihung. Ja, es tut... Verzeihung. Es kam, wie er es gewusst und gewünscht hatte. Sie nahm ihn mit zu sich nach Hause und er spürte, dass es so richtig war. Ich glaube, ich träume. Ich will nie wieder aufwachen aus diesem Traum. Hier neben dir. In deinem Bett. In diesem schönen kleinen Haus. Es ist ein guter Ort, wenn es draußen kalt ist und wenn es stürmt. Der Regen wild auf das Blechdach plattert. Du wirst es schon noch hören. Auf diese Weise erfuhr ich, dass auch sie dachte, wir würden zusammenbleiben. Ein einziges Mal in all den Jahren hatte Juan versucht, heimzufahren, war aber nur bis zum Ortseingang von Svartvatnet gekommen. Dort war er wieder umgedreht. Thorsten und die Brüder hatte er nie mehr gesehen. Nur Gudrun, seine Mutter, besuchte ihn 3 bis 4 Mal im Jahr. Als ich Mia kennenlernte, bildete ich mir ein, sie sei gekommen, um mich heimzuholen nach Svartvatnet. Wer ist denn das mitten in der Nacht? Ja, bitte. Ja, hier wohnt Mia Raft. Moment. Gib sie ihm. Für dich. Ja, hallo? Ach, Birger, du bist es. Was ist denn los? Mama? Nein, ich weiß nicht, wo sie ist. Ach, da brauchst du bestimmt keine Sorgen zu machen. Ja, vielleicht ist sie zum Einkaufen gefahren und hat in der Stadt übernachtet. Ja, naja, klar, schließlich hat sie Ferien, ja. Na, morgen ist sie bestimmt wieder zurück. Ja, ja, ist gut. Das war Mamas Typ, Böhr Lünd, der Arzt. Kennst du ihn? Ja, von früher. Die ist irgendwo hingefahren, ohne ihm Bescheid zu sagen, und jetzt dreht er völlig durch. Oh, komm wieder ins Bett und wärm mich. Birja lag angezogen auf Annis Bett, ohne zu schlafen. Plötzlich entdeckte er, dass die Schrotflinte verschwunden war, die sie immer neben ihrem Bett stehen hatte. Lange Zeit hatte ich mich darüber lustig gemacht, bis ich merkte, was der Grund dafür war. Wie tief der Schock, die Erinnerung an den grausigen Mord vor 18 Jahren noch immer in ihr saß. Die Entdeckung, dass die Flinte nicht mehr in dem Zwischenraum zwischen Bett und Wand zu fühlen war, fuhr mir durch Mark und Bein, so als wäre ich gegen einen Elektrozaun gelaufen. Die Suchaktion nach Annie Raft begann bei der Almweg-Gabelung, wo sie am Tag zuvor ihr Auto abgestellt hatte. Birja Lünd hatte alle Nachbarn von Annie und das halbe Dorf mobilisiert. Auch Mia und Johann Brandberg waren gekommen. Offenbar ist Mama mit einer Freundin verabredet gewesen, Phil zu suchen. Aber als die sie abholen wollte, war sie schon losgefahren. Die Freundin, stellte sich heraus, war Gudrun Brandberg, Johanns Mutter. Sie hatte eine Thermoskanne mit Kaffee, Brote und einen Zettel für Annie dagelassen, als sie diese nicht antraf. Es war merkwürdig für mich, auf diese Weise ein Stückchen von ihrem Alltag kennenzulernen. Gudrun und die Lehrerin zusammen beim Pilze sammeln. Hallo, Birja! Hier sind wir! Ach, Mia! Ja. Aber das ist doch Johann Brandberg! Ja. Du hast dich überhaupt nicht verändert, Johann, weißt du das? Wie lange ist das her, dass wir uns nicht mehr gesehen haben? Sicher an die 20 Jahre. Warst du das heute Nacht am Telefon, als ich bei Mia anrief? Ja. Johann und ich, wir wollen heiraten. Ah, schön, schön. Ich muss mit dir reden, Mia, mit euch beiden. Ich habe die ganze Nacht nicht geschlafen, irgendetwas stimmt nicht. Warum verabredet sie sich mit Gudrun Brandberg schon am Morgen zum Pilze suchen und ist dann nicht da, als Gudrun sie abholen kommt? Wahrscheinlich irgendein Missverständnis. Ich mache mir Sorgen. Annie hat mich gestern Morgen in aller Früh angerufen. Es war kurz nach 4. Sie hatte Angst. Mama, Angst? Und sie hat die Flinte mitgenommen. Ich weiß es, weil sie sonst immer hinter ihrem Bett steht. Dieses scheußliche Gewehr. Ich habe es immer gehasst. Verdammt nochmal, es war alles in Ordnung. Sie hat auf mich gewartet, wir waren für das Wochenende verabredet. Wir können jedenfalls nicht hier sitzen und nichts tun. Vielleicht liegt sie irgendwo mit gebrochenem Fuß. Ich suche jetzt da drüben. Dort drüben gibt es keine Pilzstellen. Nein, da sind nur Moore bis hinunter zum Fluss. Müssen wir dann noch zur Furt hinunter? Ich mag diese Stelle nicht, seit damals nicht. Nein, bleibt ihr beide lieber hier. Ich gehe ein Stück runter zum See alleine. Nachher können wir dann gemeinsam den Wald in Richtung Sternberg durchkämmen. Diese verdammten Vögel. Als würden sie uns belauern. Das sind vermutlich Habichte. Es sind große Schlachter. Du kennst Vögel, Mia. Ich habe immer gedacht, dass dich sowas nicht interessiert. Die Natur, meinst du? Die alte Agat hat mir das beigebracht. Sie hatte diese Vogelbücher. Aber eigentlich habe ich mir nur einen gemerkt. Der Jagdfalke oder große Schlachter. Er war damals auch da, als der Mord passiert ist. Die hier, das sind wohl seine Ur-Ur-Urenkel. Du willst doch nicht sagen, dass du dich an diese Mittsommernacht erinnerst, Mia. Du warst ein kleines Mädchen. Immerhin schon 6. Als wir im Wald nicht mehr weiter wussten, wollte Mama zu dem Zelt Hilfe holen. Sie hat mich auf einen Baumstamm gesetzt und ich sollte dort auf sie warten. Aber ich hatte Angst und bin ihr heimlich nachgelaufen. Und die ganze Zeit war da dieser Vogel gewesen, der auf das hellblaue Zelt hinabstieß. Das Zelt war blutig und kaputt. Und da lag etwas. Ein nackter Fuß. Annie ist fest davon überzeugt, dass du von dem Verbrechen damals nichts mitgekriegt hast. Klar, dass sie das glaubt. Das hätte sie nie ertragen können. Als erstes sah ich ihr Gesicht. Das Wasser, das darüber hinströmte, war so klar, dass ich glaubte, sie würde mich kommen sehen. Ihre Augen waren ja offen. Dann begriff ich, dass es kein Blick war und dass ihre weiße Haut die Kälte des Wassers nicht spürte. Als er wieder zum Moor hinaufging, war sein einziger Gedanke, wie er es Mia beibringen sollte. Er sagte es Birja und der große, schwerfällige Mann knickte nach vorne, als hätte er einen Schlag in die Magengrube erhalten. Nein! Oh. Was ist denn los? Johann! Birja! Anni! Anni! Wo ist sie? Anni! Wo ist Mama? Birja fing Mia genau in dem Moment auf, als sie stürzte. Sie heulte mit offenem Mund, ihr Kopf baumelte hin und her. Ich stand da und sah die beiden an. Und hatte das Gefühl, zwei ganz fremde Menschen vor mir zu haben. Ein Schrotschuss hatte Anni Raft aus ganz geringer Entfernung in den unteren rechten Teil der Brust und ins Zwerchfell getroffen. Der Schuss hatte sie schwer verletzt, aber nicht getötet. Sie war ertrunken. Den polizeilichen Ermittlungen zufolge war sie wahrscheinlich gestolpert, als sie mit dem ungesicherten Gewehr durch den Fluss gewartet war, und dabei hatte sich ein Schuss gelöst. Tod durch Unfall, hieß es. Aber ich glaubte nicht an diese Erklärung. Ich glaubte nicht daran. Seit der Beerdigung war ich nicht mehr in Svartvatnet gewesen. 3 Wochen dauerte es, bis wir von der Polizei die Erlaubnis bekamen, Anni zu begraben. Ich habe ihn gesehen. Den Jungen. Ich habe ihn erkannt. Auch nach 18 Jahren. Jetzt war es Juli. Mia und Johann waren mit dem Ausräumen von Annis Haus beschäftigt und hatten Birja eingeladen, zu einem Besuch vorbeizukommen. Ich muss daran denken, dass das erste Mal, als ich hier oben war, ein Schneesturm tobte. Es hatte an die 15 Grad Kälte. Als ich vor ein paar Jahren hier war, hatte es sogar 31 Grad. Ich dachte, du warst nie mehr hier, seit du nach Langwasslien gezogen bist, Johann. Doch, 2 Mal. Das eine Mal wollte ich Gudrun und Thorsten besuchen. Habe es aber nicht über mich gebracht, einfach ins Haus zu gehen und zu sagen, da bin ich. Ich habe nur geguckt und bin dann wieder zurückgefahren, die ganze Nacht durch. Naja, und das zweite Mal jetzt, vor ein paar Wochen, als ich Mia herbrachte. Du hast... Du hast Mia hergebracht? Ja. Wir waren so gegen 4 Uhr morgens da. Mia blieb bei ihrer Mutter. Ich habe im Auto geschlafen. Aber du hast Mia nicht bis hierauf vors Haus gefahren. Klar doch. Warum fragst du so komisch? Als Anni mich in der Nacht vor ihrem Tod anrief, hatte sie Angst. Sie meinte, sie hätte den Jungen wiedergesehen, der damals in der Mittsommernacht im Wald an ihr vorbeigelaufen war, den sie für den Mörder hielt. Ich habe es der Polizei gesagt, aber sie glauben, sie hätte sich das nur eingebildet. Oder geträumt. Sie sagen, wenn nicht noch etwas Neues ans Licht kommt... Und das kommt nicht. Doch, Mia. Gerade jetzt ist was Neues ans Licht gekommen. Was denn? Sie kann doch dich gesehen haben, Johann. Wie kannst du sowas sagen? Was Mia, erlaubst du Mia, wo läufst du hin? Mia ist schwanger. Sie regt sich zurzeit leicht auf. Vielleicht, weil sie selbst schon daran gedacht hat. Hat sie dir etwas gesagt? Nein. Johann wirkte plötzlich sehr viel älter. Mias Gegenwart machte ihn jung, dachte Birja. Er musste 11 oder 12 Jahre älter sein als sie. Es kann sein, dass Anni mich durchs Fenster gesehen hat. Mia und ich standen ein Weilchen draußen. Ich nehme an, sie hat das Auto gehört. War dir eigentlich die ganze Zeit über klar, dass Anni dich gesehen und gemeint hat, dass du diesem Jungen ähnlich siehst? Johann gab keine Antwort, senkte aber den Kopf. Bist du nicht der Meinung, dass du zur Polizei gehen solltest, Johann, und ihr sagen, nein, dass du nein, in dieser nein, Nacht... Nein, Johann geht nicht zur Polizei. Ich lasse es nicht zu. Ihr solltet über die Sache nachdenken. Da gibt es nichts nachzudenken. Johann begleitete Birja hinaus und den Hang hinunter. Beim Auto zog er den Abschied in die Länge, als ob er Angst davor hätte, zu mir in die Küche zurückzukehren. Mich packte wieder dieses Gefühl von Hilflosigkeit, das ich hatte, seitdem wir uns auf die Suche nach Anni gemacht hatten. Das Gefühl, mitzuwirken und ohnmächtig zu sein. Ich konnte ihn nicht mehr ertragen. Er ist wie ein alter, nasser Schwamm. Du willst nicht, dass ich zur Polizei gehe. Wozu? Dass Mama dich gesehen und sich dann eingebildet hat, du hättest Ähnlichkeit mit diesem Jungen von damals, was soll's? Das gibt nur unnötige Scherereien. Mia, ich war dieser Junge. Ich bin in der Nacht, als die Morde passierten, den Almweg hinuntergelaufen. Deine Mutter hat mich gemeint, als sie Birja angerufen hat. Das war doch... ein Ausländer, den sie damals gesehen hat. Ein Sami, ein Lappe. Sie war damals neu hier. In ihren Augen habe ich wie ein Ausländer ausgesehen, asiatisch. Das ist doch alles Unsinn. Mia, du hast der Polizei nicht gesagt, wie es wirklich gewesen ist. Du hast ihnen gesagt, ich hätte dich nicht bis ganz zum Haus raufgebracht. Hab ich das? Wovor hast du Angst? Gesteh es dir wenigstens selber ein. Willst du mich schützen? Glaubst du, dass da etwas ist, weshalb du mich schützen musst? Und wenn das so wäre? Ich habe nicht in jener Nacht 2 Leute in einem Zelt erstochen. Und ich habe deine Mutter nicht mit ihrer eigenen Schrotflinte verfolgt und dann erschossen. Das weißt du sehr gut. Ich war bei dir in Östersund. Als ich in der Nacht aufgewacht bin, warst du nicht da. Ich bin telefonieren gegangen, habe meine Mutter angerufen. Du willst sagen, du bist auf die Straße und zur nächsten Telefonzelle, um deine Mutter anzurufen, anstatt mein Telefon zu benutzen? Genau das, Mia. Lass uns aufhören, Versteck zu spielen. Wer spielt denn Versteck? Ich etwa? Mia sagte noch vieles an diesem Nachmittag, bevor sie ihre Sachen packte und allein wegfuhr. Vielleicht war es seine Schuld gewesen. Ich will, dass wir in Klarheit und Offenheit miteinander leben. Ich kenne den Hass zu genau, der in einer solchen Atmosphäre von Schweigen und Verbergen entsteht. Meine Mutter war 21, als sie schwanger wurde. Vermutlich war mein wirklicher Vater verheiratet. Auf alle Fälle war er Lappe wie sie. Ich weiß nicht, ob sie durch Thorsten ihrem Kind einen Vater verschaffen wollte oder ob es sich nur so ergeben hat. Jedenfalls glaubte Thorsten wohl, als er Gudrun kurz nach dem Tod seiner Frau heiratete, dass er der Vater ihres Kindes sei. Irgendwann, meinte Johann, musste ihm aber aufgegangen sein, dass er getäuscht worden war. Du brauchst mich nur anzuschauen. Ich sehe nicht besonders schwedisch aus. Ich glaube aber, dass darüber nie ein Wort zwischen den beiden fiel. Ich bin überzeugt davon, dass sie schwiegen und schwiegen und schwiegen. Und in diesem Sumpf aus Verdächtigungen und Demütigungen bin ich aufgewachsen. Und ich will nicht, dass mein Kind in dieser dicken und trüben Suppe aufwächst. Ich will, dass wir genau wissen, woran wir miteinander sind. Warum hast du dann nicht gleich gesagt, dass du es warst, den Mama in der Mittsommernacht gesehen hat? Ich sage es ja jetzt. Aber erst, als du dazu gezwungen warst. Ich hätte mein ganzes Leben mit dir verbringen können, ohne zu wissen, dass du in jener Nacht am Lobberon oben warst. Das hat doch nichts mit dir zu tun. Das war doch lange vor deiner Zeit. Ich war dabei. Du warst ein Kind. Und alles, was du erlebt hast, bevor ich erwachsen war, soll nicht zählen? Das bist du doch auch. Es war so einfach und ich hätte es kapieren sollen. Mia musste einfach eine Zeit lang ihre Ruhe haben. Ich fahre jetzt zurück nach Östersund. Ich kann dich nicht mehr ertragen. Als Johan Birja Lund besuchte, landeten sie in seinem Arbeitszimmer, da Birja dort endlich seinen Whisky fand. Mir schien es ein gutes Zeichen, dass er nicht so genau wusste, wo die Flasche war. Vielleicht war es aber ein schlechtes, dass er sie neben seinem Bett stehen hatte. Johan sah Birja an. Ein Mann über 60 und ohne Hoffnung. Manchmal überfiel ihn der Schmerz um Anni, aber ein arbeitsames, diszipliniertes Leben hatte ihn aufgezogen wie ein Uhrwerk. Du siehst aus, als hättest du Angst. Ja. Obwohl ich eigentlich kein ängstlicher Mensch bin. An jenem Mittsommerabend, da hatte ich Angst. Ich habe seither nicht so oft daran gedacht. Aber jetzt ist sie wieder da, die Angst, dass etwas schief geht. Was hast du denn an diesem Abend getrieben? Ich bin von zu Hause abgehauen. Wollte fischen fahren. Ich hatte ja miterlebt, wie Thorsten auf den alten Widard losgegangen ist. Ich wollte nicht reingezogen werden in die Sache. Aber meine Brüder sind mir nachgefahren und haben mich erwischt. Und dich verprügelt. Sie haben mich in einen ausgetrockneten Brunnen abgeseilt. Dort habe ich mehrere Stunden gesessen, bis ich draufkam, wie ich alleine hinaufklettern konnte. Danach wollte ich nicht mehr nach Hause. Bin einfach nur den Almweg hinuntergerannt, weil sie mir mein Moped weggenommen hatten. Dabei muss ich an Anni, Raft und Mia vorbeigerannt sein. Aber ich habe sie nicht gesehen. Schließlich habe ich an der Straße gewartet, bis mich jemand mitnimmt. Das war morgens, so gegen 5. Das Komische ist, dass der, der dich mitgenommen hat, der Polizei nichts davon erzählt hat. Es war kein Er. Es war eine Sie. Eine schwedischsprachige Finnin. Ilja. Dass du dich so genau daran erinnerst. Ihr hattet ein Techtelmechtel. Das kann man wohl sagen. Mein erstes Liebeserlebnis. Allerdings alles andere als romantisch. Diese Ilja war ein ziemlich hartes Mädchen, die wusste, was sie wollte. Sie hat mich in das Jagdhaus ihrer Familie mitgenommen, im Norden, an der norwegischen Küste. Da gab es so eine Art Frauensekte, die sich traf. Irgendetwas mit einem Wanderer. Ich musste in meinem Versteck in einer Holzhütte bleiben, solange sie da waren. Gab es in dem Jagdhaus ein Telefon? Da gab es gar nichts, nicht einmal Strom. Wieso fragst du das? Ich erinnere mich, dass bei dem Fall damals irgendeine Telefonnummer in Norwegen eine Rolle gespielt hat. Åke Wemdahl hat mir davon erzählt. Der Mann von dem Pärchen, das ermordet wurde, hatte die Nummer im Boden seiner Sporttasche versteckt. Und weiter? Vielleicht gab es eine Verbindung zwischen dieser Ilja und dem jungen Mann. Irgendein Aspekt, an den keiner bisher gedacht hat. Wir sollten jedenfalls versuchen, sie zu finden. Das kann nicht so schwierig sein. Birja war von unerwarteter Energie erfüllt. Er wollte sich mit Åke Wemdahl in Verbindung setzen, der vor 18 Jahren Polizeichef hier oben war und jetzt in Stockholm lebte, als Sachbearbeiter für Einbruchsschäden bei einer Versicherung. Man hat Orke ja damals die Ermittlung des Mordfalls am Lobaron entzogen. Das ist ihm so an die Nieren gegangen, dass er den Dienst quittiert hat. Ich weiß aber, dass er einen ganzen Karton mit Fotokopien der Ermittlungsunterlagen behalten hat. Er hoffte wohl lange Zeit, die Lösung des Falls am Küchentisch ausknobeln zu können. Als Oke Wemdahl von den Umständen von Annis Tod erfuhr, war er sofort bereit zu helfen. Die Telefonnummer gehörte zu einem Dorfladen an der norwegischen Küste, nördlich von Brunnøysund. Das Jagdhaus, in dem Johan einige Zeit mit Ilja verbracht hatte, war heute eine Touristenstation. An den Namen der früheren Besitzer oder der Finnen erinnerte sich dort niemand mehr. Seltsam. All die Jahre hindurch ist nichts geschehen. Und dann kommst du, Johan. Annie sieht dich und erkennt dich wieder. Sie bekommt derart Angst, dass sie mich mitten in der Nacht anruft. Offenbar nimmt sie sogar das Gewehr mit in den Wald, weil sie so große Angst hat, diesem Kerl, also dir, zu begegnen. Mir gegenüber hat sie jedoch keinen Ton verlauten lassen. Klingt das plausibel? Für mich klingt es eher so, als sei sie ihrer Sache nicht ganz sicher gewesen. Am nächsten Vormittag hat Annie dann eine ganze Menge vorgehabt. Erst war sie bei deiner Mutter und hat sich mit ihr zum Pilzesuchen verabredet. Dann ist sie zu Anna Starr nach Tangen gefahren. Anna Starr wohnt abgelegen. Also hätte Annie, wenn sie Angst gehabt hätte, das Gewehr schon dorthin mitnehmen müssen. Aber sie hatte es nicht dabei. Was hat sie denn bei Anna Starr gemacht? Das ist ziemlich seltsam, kaum ernst zu nehmen. Sie hat nach einem UFO gefragt. Ein paar alte Jungfern wollten gemeinsam beobachtet haben, wie etwas überm See geleuchtet und geblitzt hatte, als sei dort ein UFO gelandet. Sie brachten sogar die Dorfburschen dazu, mit einem Boot rauszufahren und im See zu buddeln, aber sie haben nur gewöhnlichen Schrott gefunden. Annie wollte von Anna Starr alles darüber wissen. Und danach scheint sie deine Mutter und das Pilzesammeln vergessen zu haben. Sehr merkwürdig. Jedenfalls ist sie dann allein zum Lobberon raufgefahren. Soviel ich weiß, war sie dort nicht mehr, seitdem damals dieser Mord passiert ist. Ja. Und mehr wissen wir nicht. Eben hatte Birja noch ganz sachlich geklungen. Jetzt beugte er sich über die Tischplatte und weinte. Sein runder, kräftiger Rücken bebte. Johan wusste nicht, wie er sich verhalten sollte. Vielleicht hätte er ihn in den Arm nehmen sollen. Zwischen Mia und mir hatte sich alles wieder eingerenkt. Und wir verbrachten so viel Zeit wie möglich zusammen. An einem Nachmittag saß ich in der Östersunder Gemeindebibliothek und wartete, dass sie von ihrer Schwangerschaftsgymnastik zurückkam. Da fiel mir ein Buch in die Hand. Der Mythos des Wanderers. Der Wanderer. Johan erinnerte sich an das seltsame Ritual damals in der Jagdhütte von Ilja. Der weißhaarige Mann, die Gesänge der Frauen, die heilige Grotte. Das Buch war 2 Jahre nach seiner Begegnung mit Ilja erschienen, geschrieben von einer Dozentin für Volkskunde und Religionswissenschaft namens Doris Hofstetter. Vielleicht hat Ilja bei ihr studiert und sie kann sich an sie erinnern. Möglicherweise hat sie sogar ihre Adresse. Ich war sofort bereit, Johan auf seiner Reise nach Helsinki zu begleiten, wo Frau Professor Hofstetter einen Lehrstuhl hatte. Ich war froh, rauszukommen. Alles war besser, als alleine zu Hause zu sitzen und sich mit Gedanken zu quälen. Frau Professor Hofstetter wohnte in einem düsteren Haus aus dem 19. Jahrhundert. Auch ihre Wohnung war dunkel und die Einrichtung wirkte, als stamme sie noch von ihren Großeltern. Ja. Wir suchen eine Person, von der wir annehmen, dass Sie sie kennen, vermutlich eine ehemalige Studentin von Ihnen. Die Frau, die uns die Tür geöffnet hatte, trug kurz geschnittenes Haar und eine Brille. Ihr Gesicht war gedunsen, ihr Alter schwer zu bestimmen. Ich fand sie ziemlich abstoßend. Warum nehmen Sie an, dass sie eine Studentin von mir war? Sie hat von ihren Forschungen erzählt, vom Wanderermythos. Und was wollen Sie von ihr? Sie hat jemand gekannt, über den ich mehr erfahren möchte. Wen? Einen jungen Mann, der damals am Lobberon gezeltet hat. Ich weiß nicht, von welchem Mädchen Sie sprechen. Beschreiben Sie sie. Wie sah sie aus? Sie war blond. Blond und... Johann konnte nicht weitersprechen. Es schien, als schnüre ihm plötzlich etwas die Kehle zu. Er machte einen weiteren Beschreibungsversuch, aber es wurde nur noch schlimmer. Sie war blöd. Nun, das spielt keine Rolle. Nehmen Sie es nicht zu schwer. Auch wenn Sie sie noch so gut beschrieben hätten, es hätte Ihnen nichts genützt. Ich würde nie den Namen einer Studentin an ein paar unbekannte Herren aus Schweden weitergeben. Birja und ich aßen in einem kleinen Lokal. Alles war fett und schwer und ich hatte Mühe, es hinunterzukriegen. Birja war bald benebelt vom Wodka und ging früh zu Bett. Wer ist da? Johann Brandberg. Sie empfing mich in demselben zeltartigen Kleid, das sie nachmittags getragen hatte. Kleiner Juka, ich dachte mir schon, dass du zurückkommen würdest. Wie um alles in der Welt hast du mich gefunden? Ich bin auf dein Buch gestoßen, der Mythos des Wanderers. Schau an, der kleine Juka ist ein gesellschaftlicher Aufsteiger. Du bist offenbar unter die Akademiker gegangen. Was willst du eigentlich von mir? Ich wusste nicht, dass du selbst die Autorin des Buches bist. Ich habe nach Ilja gesucht. Hier hast du sie. Sie ist jetzt 59. Damals war ich 41. Und hast deinen 16-Jährigen mit in dein Jagdhaus genommen. Spiel nicht die verführte Unschuld, Juka. Du warst scharf wie ein Vorstehhund. Ich bin nicht gekommen, um das zu hören. Nein. Trinkst du einen Wodka? Ich will mehr über den jungen Mann wissen, dem du damals die Telefonnummer des Dorfladens in der Nähe des Jagdhauses gegeben hast. Wie kommst du darauf? Ich glaube, es war so. Du hast ihn unterwegs getroffen, wahrscheinlich irgendwann beim Übernachten, und warst scharf auf ihn. Du hast auf ihn gewartet, aber er ist nicht gekommen. Stattdessen ist er nach Svartvatnet hinaufgefahren. Und du bist ihm vielleicht gefolgt? Und dann? Dann wurden er und sein Mädchen in einem Zelt erstochen. Das gehört nicht hierher. Dann sag, was hierher gehört. Naja. Dass ich, als er nicht wie versprochen kam, höllische Kopfschmerzen hatte, nicht schlafen konnte. Ich bin aufgestanden, es war nicht einmal 4 Uhr morgens, aber ich habe mich trotzdem entschlossen, loszufahren. Und ungefähr eine Stunde später habe ich dich aufgegabelt. Die Nacht war missgünstig gewesen, aber der Morgen sprudelte verheißungsvoll. Du musst das alles der Polizei erzählen. Ich werde weder der Polizei noch sonst jemand irgendwas erzählen. Ich denke nicht daran, mich lächerlich zu machen. Weder als schmachtende Jungfer noch als rammliges altes Weib. Dann erzähle ich es. Das wirst du nicht. Du erzählst gar nichts. Denn sonst werde ich Ihnen sagen, dass ich in der Mittsommernacht früh morgens diesem jungen Johann Brandberg begegnet bin. Er stand am Straßenrand, hielt den Daumen in die Luft und hatte Blut auf dem Hemd. Trink was, kleiner Juka. Die Nacht ist lang. Es war Herbst geworden. Die Reise nach Helsinki hatte uns auch nicht weitergebracht. Irgendwann gab ich es auf, herausbringen zu wollen, wie Annie gestorben war. Manchmal schämte ich mich deswegen. Aber die Erinnerung ist ein veränderliches und bewegliches Bild. Nicht einmal der Schock oder der Schmerz sind unveränderlich. Da kam ein Brief von mir, Sie schickte Birger den Schlüssel von Annis Haus und bot ihm an, während der Jagdsaison dort zu wohnen. Ich fuhr noch am Freitagabend hinauf nach Svartvatnet. Birger rief mich am Samstagmorgen an. Komm sofort, sagte er, ich muss dir etwas zeigen. Es ist wichtig, dass du dir etwas ansiehst, ohne zu wissen, was ich vermute. Mia fand es merkwürdig, dass Johann so einfach gehorchte, und er konnte sich selbst nicht recht erklären. Aber Birjas Stimme war anzuhören gewesen, dass es ernst war. Noch am Abend meiner Ankunft fuhr Birja mit mir zu einem Steinschlag außerhalb des Dorfes. Da, in dem Haufen mit Metallschrott. Siehst du's? Mein Moped. Das ist ja mein altes Moped. Bist du dir sicher? Ja, ganz sicher. Hier, schau dir die lackierten Motive auf dem Tank an. Die Science-Fiction-Landschaft in Orange, Schwarz, Violett, Gelb. Das war es, was ich vermutet habe. Ich hätte viel früher daran denken müssen, wie außerordentlich vernünftig Annie damals war. Wieso vernünftig? Selbstverständlich ist sie nicht losgerannt, um nach irgendeinem UFO zu gucken, nachdem sie dich in der Nacht gesehen und wiedererkannt hatte. Sie ist auch nicht bei Gudrun vorbeigefahren, um sich mit ihr zum Pilzesammeln zu verabreden. Das war wohl nur ein Vorwand, um sich bei ihr nach dir zu erkundigen. Aber zuallererst ist sie am Morgen schnurstracks zu Anna Starr gegangen und hat herausgefunden, wo der Schrott liegt, den die Dorfburschen aus dem See gefischt hatten, und hat ihn sich angesehen. Sie haben mein Moped also damals versenkt? Sie? Es gibt da einen Augenblick vor 18 Jahren, an den ich manchmal denke. Damals, am frühen Morgen, nachdem der Mord entdeckt worden war, ich habe einen Mann auf dem See mit einem Schleppnetz fischen gesehen. Es schien mir ein Bild des Friedens nach all dem Schrecklichen in der Nacht. Es war dein Bruder Björne, und er hatte das Schleppnetz nur zum Schein dabei. Er hat dein Moped versenkt. Glaubst du, er hat es versenkt, um mir zu helfen? Nein, aber Annie hat das vermutlich geglaubt. Sie hat beschlossen, Björne danach zu fragen. Sie ist rauf zur Hütte nach Nirsbjörn. Was wollte sie denn dort? Weißt du nicht, dass Björne dort haust? Er will nicht mehr unter den Leuten leben. Es gab da mal einen Vergewaltigungsversuch, bei dem das Mädchen ziemlich übel zugerichtet wurde. Aber es kam nicht zu einer Anzeige. Euer Vater hat die Sache mit dem Vater des Mädchens geregelt. Und seither wohnt er dort oben? Ja, wenn er nicht gerade in der Anstalt ist, wo man meint, mit Elektroschocks bei ihm etwas ausrichten zu können. Annie war die einzige Verbindung zum Dorf. Sie hat ihn gemocht und er hat sie geradezu angebetet. Sie hat sich nicht um das Gerede über ihn gekümmert. Sie war fest davon überzeugt, dass er ihr niemals etwas antun würde. Ich habe das auch geglaubt. Bis heute. Hallo Björne. Dr. Lind. Guten Abend, Johann. Hallo. Ich hatte Björne, den ältesten meiner Brüder, mehr als 18 Jahre lang nicht mehr gesehen. Er war unförmig geworden, aber eher wuchtig als fett. Sein Haar, einst braun, war dünn und bleich. Er musste jetzt etwa 50 Jahre alt sein. Sie gingen mit ihm in die Hütte. Es roch streng dort. Ein Greisengeruch. Björne, wir haben uns eben Johanns Moped angesehen, das du damals im See versenkt hast. Hast du nicht gehört, dass sie ein Moped herausgezogen haben, als sie nach dem angeblichen UFO-Absturz den Schrott aus dem See holten? Nein, habe ich nicht. Kannst du schlafen, Björne? Steht schlecht damit. Ich leg mir immer Wurmfahren ins Bett. Ich hab dich gesehen damals auf dem See, nachdem du das Moped versenkt hattest. Du hast getan, im Wurmfahren ist was, das einen einschlafen lässt. Man muss aber aufpassen. Man kann auch für immer einschlafen. Deshalb habe ich auch keinen Hund. Und ich habe nicht mal eine Katze. Keinen nach mir. Er versteckte sich. Er wollte sie glauben machen, er sei ein Kauz. Ein ungefährlicher, freundlicher alter Waldschrat. Vielleicht glaubte er das sogar selbst. Aber er war kein Kauz. Ich hatte ihn schlachten sehen. Immer war er es gewesen, der das übernommen hatte. Schweine, Lämmer. Ich konnte noch heute sein Gesicht vor mir sehen, wenn er zustach. Weißt du eigentlich, dass Lennartson tot ist, der Krämer? Nein. Ein Infarkt. Er hat in Östersund gewohnt, seitdem das am Luperon passiert ist. Er traute sich wohl nicht, in Svartnadnet zu bleiben. Dreckskerl. Ja. Er war schon ein ziemlicher Hundsfott, hat alle möglichen schmutzigen Geschäfte gemacht. Du hast geglaubt, dass er es war, nicht wahr? Er ist raufgefahren zum Luperon. Ich habe sein Auto gesehen. Am Abend vorm Feiertag. Was wollte er denn da droben? Ich habe gewusst, dass der große Schlachter Junge hatte. Jetzt holt er sie, habe ich gedacht. Er nutzt es aus, dass alle Mitsommernacht feiern. Jetzt wird er die Jungen lebendig verkaufen. Als Jachtfalken für irgendeinen verdammten Araber. Bist noch mal rauf zum Brunnen und hast dir Johanns Moped genommen. Wenn ich mit dem Auto gekommen wäre, hätte ich den Mistkerl ja aufgescheucht. Ich wollte über einen Almweg kommen. Der Falkenhorst ist am Felssturz über dem Fluss. Du hast das blaue Zelt erkannt, Lennart sonst Zelt. Ja, klar. Bloß, dass er nicht selber drin war. Er hatte es vermietet. Warum bist du so brutal vorgegangen? Warum mit dem Messer? Es war keine Absicht. Ich wollte ihn bloß verprügeln. Aber ich habe den Rücken gesehen an der Zeltwand, da wurde alles ganz schwarz. Am Morgen, als ich starb, war Anni auf dem Weg hierher, um dich nach dem Moped zu fragen. Ich war nicht da. Ich war den ganzen Sommer in der Klinik. Nur zu Annis Beerdigung haben sie mich herfahren lassen. Wir gehen jetzt runter und ich bringe dich zur Polizei, Björne. Es wird für dich nicht viel anders werden als in all diesen Jahren. Du wirst in der Klinik Urlaub bekommen und hierher fahren dürfen. Ich verstehe etwas nicht. Anni muss doch von Gudrun erfahren haben, dass Björne in der Klinik ist. Warum ist sie dann trotzdem... Wir gehen jetzt. Reden wir nicht mehr drüber. Komm, Björne. Björne ging folgsam zur Tür und nahm seine Mütze vom Nagel. Er setzte sie auf und sie hörten, wie er draußen im Flur seine Stiefel anzog. Lösch die Lampe, Johann. Aber sie waren leichtsinnig gewesen. Die Haustür stand offen und schlug im Wind. Björne war auf und davon. Björne! Björne! Ich wagte nicht, mir vorzustellen, was jetzt in Björnes Schädel vor sich ging. Ob seine Gedanken geradlinig oder verschlagen waren, oder ob sie nur Finsternis waren, ein schwarzes Loch. Ich muss die Polizei benachrichtigen. Und ich? Hol Gudrun ab, bring sie in Annis Haus und bleib dort mit ihr. Gudrun war nicht zu Hause. Sie war bei einem Kurs in der Schule. Dass sie dort hingehen kann. Dass sie überhaupt klarkommt, Tag für Tag. Du, Johann? Wie kommst du denn hierher? Was tust du hier? Als sie merkte, wohin wir fuhren, protestierte sie wütend. Sie wollte nicht mitkommen. aber da sie nun einmal in mein Auto eingestiegen war, konnte sie wenig dagegen tun. Was zerrst du mich in ein fremdes Haus? Was habe ich hier zu suchen? Sie stand mitten in Annie Rafts Küche. Ihr Gesicht war verschlossen und wachsam. Setz dich, wir müssen vielleicht lange warten. Birger Lund und ich haben heute dasselbe getan wie Annie. Wir sind rauf nach Nilsbjörn gegangen, um Björne zu treffen. Wir haben auch mein Moped angeschaut, das er damals im See versenkt hat. Gudrun saß völlig gerade auf dem Stuhl, die Hände vor sich auf dem Tisch. Ihrem Gesicht war nichts anzusehen. Hier hatte es angefangen. In diesem Haus. Hier hatte Annie Raft gestanden, aus dem Fenster geschaut und mich gesehen. Sie glaubte ihr Kind in den Armen eines Wahnsinnigen. Eines Jungen, der verrückt oder betrunken gewesen war und immer wieder auf zwei Menschen eingestochen hatte, die in einem Zelt schliefen. Björne hat Birger Lund erzählt, dass er es war, der den Mord am Lobaron begangen hat. Er sollte mit uns zur Polizei gehen, lief aber davon. Wir hatten Angst, dass er dir etwas antut. Er weiß jetzt, dass du es warst. Und er hat Annie sehr gern gehabt. Björne hat? Ja. Björne, nicht ich. Du hast dich geirrt, Mutter. Und Annie Raft auch. Björne hat die beiden umgebracht. Björne, nicht du. Woher wusstest du, dass Annie ein Gewehr hat? Das wusste doch jeder. Was hat Annie gesagt, als sie bei dir war? Nach dir gefragt. Wo ich in jener Mittsommernacht war. Ja, und wegen des Mopeds. Sie ist dahinter gekommen, dass Björne es versenkt hat. Gudrun hatte ihr Kind bedroht gesehen. Annie Raft ebenso. Und als die beiden aufeinander trafen, wurde es gefährlich. Wenn es wenigstens spontan geschehen wäre, im Affekt. Aber sie hatte den Mord kaltblütig arrangiert, schnell und sorgfältig. Sie brachte Annie dazu, nach Nirsbüren in Björnes Hütte hinaufzugehen. Das verschaffte ihr genügend Zeit. Sie schrieb den Zettel, bereitete die Thermoskanne vor und packte Brote in eine Plastiktüte. Ich glaubte, in all diesen alltäglichen Verrichtungen folgen zu können. Aber sie mir am Lobaron vorzustellen, wie sie mit dem Gewehr in der Hand auf Annie wartete und dann auf den Abzug drückte. Das gelang mir nicht. Björn hat gesagt, er hat dein Moped oben am Ende des Almwegs gefunden. Er hat gesagt, dass ihr euch mit der Bewachung des Falkenhorsts abgewechselt habt. Dass du geglaubt hast, der Krämer Lenardsson will sich die Jungvögel holen, um sie zu verkaufen. Und er hat gesagt, du hättest blindlings losgestochen auf das Zelt. Wie hast du ihm nur glauben können? Wir haben nicht so viel geredet. Keiner zu Hause wollte es offen aussprechen. Wir haben versucht, dir zu helfen. Einen Moment sahen wir uns direkt in die Augen. Warum hast du denn nicht gesagt, was los war? Es sah doch so aus, als hättest du Angst, geschnappt zu werden. Warum hast du dich denn darauf eingelassen, nach Langmarslin zu ziehen, wenn du gar nichts angestellt hattest? Ich habe gedacht, Thorsten hätte mich satt. Ich bin doch nicht sein leiblicher Sohn. Was sagst du denn? Ich weiß es doch längst. Mein Vater ist ein anderer. Ein Sami, so wie du und ich. Irgendwann müssen wir ja wohl auch darüber reden. Warum lachst du? Ich weiß nicht, ob ich lachen oder weinen soll. Dein Vater ein Sami. Ich habe doch nie einen anderen Mann als Thorsten gehabt. Sie sah ihn an, als hätte sie ihn vorher nie richtig gesehen. So, so. Du hast also geglaubt, du wärst ein Sami. Hast dir grandiose Dinge zusammenfantasiert, dass du anders bist als die anderen. Was Besonderes. Ich habe daran geglaubt. Dann ist es jetzt Zeit, damit aufzuhören. Bedank dich bei Thorsten für das Leben, was du genossen hast. Mit Schulen und Universität und allem. Er hat jeden Tag für dich bezahlt. Ich habe gedacht, dass ein einziges wahnsinniges Ereignis nicht dein ganzes Leben kaputt machen darf. Mit 16. Aber ich war es doch gar nicht. Ich habe mir gedacht, dass auch diese Lehrerin nicht dein ganzes Leben zerstören darf. Nachdem alles so gut gelaufen war, genau wie ich es mir vorgestellt hatte. Ich wollte nicht, dass du wieder in diesen Schlamassel hineingezogen bist. Aber das ist doch alles Unsinn. In allem hat sie herumgestochert, hat gefragt und alte Wunden aufgerissen. Du hast ja keine Ahnung, wie sie sich hier in Swartwatnet aufgeführt hat. Wie sie sich in alles eingemischt hat, obwohl sie ja gar nicht geboren ist. Mia und ich bekommen ein Kind. Das geht doch nicht. Es geht, wie es geht. Man hatte Björnes Auto gleich oberhalb des Dorfes gefunden. Er konnte nirgendwohin entkommen. Birja saß in seiner Hütte, entschlossen, so lange zu bleiben, bis Björne zurückkehrte. An den ersten beiden Tagen lief das Radio noch schwach. Dann war Schluss. Komm herein, Björne. Ich bin's nur. Er war durch und durch nass. Seine Wangen waren von grauen Stoppeln bedeckt und eingefallen. Offenbar hatte er sich an der Hand verletzt. Er hatte einen Streifen Hemdstoff darum gewickelt und der Verband war steif und braun. Lass deine Hand sehen. Wenn du gegessen hast und ich die Wunde versorgt habe, kannst du schlafen. Birja musste ihm helfen, ein Kleidungsstück nach dem anderen auszuziehen, bis der massige Mann nackt vor dem Herd stand. Er betastete ihn ein bisschen und horchte sein Herz ab. Es fehlte ihm nichts, das wusste ich ja. Aber ich fand, dass ihn jemand berühren sollte. Schwarze Wasser. Hörspiel in zwei Teilen nach dem Roman Geschehnisse am Wasser von Kerstin Ekman. Aus dem Schwedischen von Hedwig M. Binder. Hörspielfassung Valerie Stiegele. Sie hörten den zweiten Teil. Es spielten Birja Otto Sander, Johann Jens Wawacek, Anni Angelika Thomas, Mia Ulrike Krumbiegel, Gudrun Monika Hansen, Ilja Barbara Dittus, Björne Dieter Montag. Der Erzähler war Joachim Notke. Ton Katrin Witt und Kaspar Wollheim, Regieassistenz Nathalie Singer, Regie Hans-Gerd Krugmann. Sie hörten eine Produktion des Senders Freies Berlin, 1997.